geh deinen Weg, denn solange du deinen Weg fühlen kannst, solltest du ihn auch gehen. Du fühlst, dass du dich verändern musst, dass es weitergehen muss. Und dann mach es auch. Hab keine Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Das Einzige, was du brauchst jetzt gegenwärtig, noch bevor du deinen Weg überhaupt beschreiten kannst, ist die Klarheit. Ja? Und die Klarheit ist das, was du suchst, und du wirst dich